Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr so viele seid. Heute findet der erste Vortrag unserer Vortragsreihe statt. Das ist der Arbeitskreis Kommunismus der Leipziger Gruppe The Future is Unwritten. Wir sind eine undogmatische kommunistische Gruppe, bundesweit im ganzen Bündnis organisiert und über die Grenzen von Deutschland bei Beyond Europe organisiert. Der Vortrag heute ist eine Einführung in unsere Veranstaltungsreihe, in der wir gemeinsam mit euch verschiedene Wege in eine bedürfnisorientierte Ökonomie diskutieren wollen. Die Veranstaltungsreihe umfasst 4 verschiedene Veranstaltungen, die jede Woche Dienstag um 19 Uhr hier stattfinden werden. Nächste Woche ist Ralf Holfrocke zu Gast, der zum Thema vom Sozialismus zur Wirtschaftsdemokratie, die Arbeiterinnenbewegung und ihre Forderung nach einer Demokratisierung der Produktion reden wird. Die Woche darauf, das ist übrigens falsch abgedruckt worden, wir haben das zwar handschriftlich nachkorrigiert, aber damit es keine Verwirrungen gibt, das ist auch der Dienstag, der 15. November, ist Christian Zifkes zu Gast über Kommunismus, selbstorganisiert und bedürfnisorientiert produzieren. Die letzte Veranstaltung ist am 22. November, da ist Rüdiger Matz zu Gast, Kommunismus statt Kommunismus über ein Konzept libertärer Ökonomie ohne Ausbeutung und Herrschaft, Vorstellung und Kritik dazu. Die Veranstaltungen werden unterstützt und gefordert von der Linksjugend Solid und vom Stura. Es wird eine Audioaufnahme geben während des Vortrags. Wenn ihr in der anschließenden Diskussion irgendwie nicht rausgeschnitten werden wollt, könnt ihr das vorher einfach sagen vor eurem Redebeitrag und dann schneiden wir euch auch raus. Kurz noch zur Diskussion, wir wollen das nicht in so einer Frage-Antwort-Runde irgendwie so ausbalancieren lassen, sondern mehr eine gemeinsame Diskussion anregen wollen, wo ihr auch alle untereinander miteinander diskutieren könnt. Jetzt stelle ich kurz die Gliederung vor und dann gebe ich auch schon ab. Also die Struktur besteht aus einer Einführung, dann aus den Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. Das ist ein Buch, das die Gruppe Internationale Kommunisten Hollands rausgegeben hat. Und anschließende Diskussion und Schlussbemerkungen. Ja, ich glaube, das war schon. Dann gebe ich ab. Zunächst mal noch, wir versuchen hierbei so einen kleinen Balanceakt zu schaffen zwischen vorausgesetztem Wissen und auch Grundlagenwissen. Das ist teilweise gar nicht so einfach, aber wir hoffen, dass wir es schaffen, irgendwie alle gleichermaßen einzubinden und abzuholen, ohne jetzt Leute, die schon ein bisschen mehr in der Materie sind, zu langweilen. Also dass hier irgendwie für jeden was Neues dabei ist. Und ich hoffe, das gelingt uns. Und fange dann jetzt auch direkt an damit, warum wir finden, dass der Kapitalismus abzulehnen ist. Denn bevor wir über eine Alternative zum Kapitalismus sprechen wollen, sollten wir natürlich auch sagen, warum wir denn überhaupt eine brauchen. Und ganz global betrachtet sind die Folgen doch recht offensichtlich. Trotz immerwährender Wohlstandsversprechen sieht die Realität so aus, dass es ein gigantisches Gefälle gibt zwischen Arm und Reich und auch quasi im Monatstakt Studien rauskommen, wonach so das höchste Prozent der Weltbevölkerung über mehr Vermögen verfügt als der Rest der Welt zusammen. Außerdem haben wir periodisch wiederkehrende Wirtschaftskrisen, also es gibt eigentlich kein Jahr, das von keiner Wirtschaftskrise geprägt ist. Die letzte dauert jetzt mittlerweile seit 2007 an und solche Krisen sind auch wirklich symptomatisch für den Kapitalismus. Des Weiteren auch ein sehr viel diskutiertes Thema sind die massiven Umweltzerstörungen, die auch unserer Meinung nach direkt zusammenhängen mit einem Profitzwang in der Produktion, wobei Umwelt halt nicht unbedingt gewinnbringend ist und somit gedankenlos vernichtet werden kann. Des Weiteren befindet sich die Welt, also gibt es auf dieser Welt permanent Kriege und infolge der Kriege auch Millionen Flüchtlinge, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Kriege nicht rein wirtschaftlich bedingt sind, aber der Kapitalismus auf jeden Fall auch nicht dafür sorgt, dass diese Kriege abnehmen. Und auch die Fluchtbewegungen sind nicht rein krisenbedingt, sondern häufig auch ökonomisch bedingt. Und ein System, das Menschen dazu bringt, aus Perspektivlosigkeit und Armut ihre Heimat und ihre Familie zu verlassen, sollte man doch mal in Frage stellen. Wir brauchen aber gar nicht so sehr auf die Welt schauen. Also wir können auch ganz individuell bei jedem von uns ansetzen, dass wir seit der Grundschule an eigentlich in einer permanenten Konkurrenz miteinander stehen, um spätere Arbeitsplätze, auch im Studium oder in der Ausbildung. Die Menschen, mit denen man das gemeinsam macht, sind später die Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Es wird gerade auch für Studierende und Auszubildende immer schwieriger, sich Mieten zu leisten, ganz zu schweigen natürlich von der Massen an Prekarisierten. Und auch die Arbeitsbedingungen sind in den unteren Lohnsektoren und auch für Berufseinsteiger reichlich mies. Ja, genau. Cool, genau, dann würde ich ganz kurz nur versuchen, sehr grob unsere Analyse dieser Probleme oder irgendwie, was wir denken, wo die Ursachen liegen, auf den Fall zu laufen, das kurz beschreiben. Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen versuche ich mal schnell durchzukommen. Also wie auch im Flyer schon stand, das glauben wir eben, dass diese Probleme in der Art und Weise, wie Menschen Produktion organisieren, begründet sind. Eben die kapitalistische Produktionsweise. Und in der ist es eben so, Produktion wird so organisiert, dass private Unternehmen über Produktionsmittel verfügen und Waren für den Markt produzieren. Dabei stehen sie in Konkurrenz untereinander und sind so auch dieser Profitmaximierung gezwungen, um sich gegen die anderen durchzusetzen und um nicht als Unternehmen unterzugehen. Auf der Seite der Arbeiterinnen sieht es so aus, dass diese nicht über Produktionsmittel verfügen und so gezwungen sind, ihre Arbeitskraft als Ware auf dem Arbeitsmarkt feilzubieten und ein Unternehmen zu verkaufen, um zu überleben, was auch nicht immer gelingt. Das nennt man dann Lohnarbeit. Das führt dann so, also wir sehen schon hier, es gibt so eine Klassenspaltung, also es gibt Leute, die über Produktionsmittel verfügen, andere nicht. Und also die Masse an Leuten, die nicht über Produktionsmittel verfügen oder irgendwie Einfluss auf die wirtschaftlichen Prozesse haben, ist sehr gering. Und es gibt halt auch in der Arbeiterinnenklasse diese allseitige Konkurrenz, also auch, wie schon angesprochen, muss man sich dagegen andere durchsetzen. Genau, und in dieser allseitigen Konkurrenz ist auch einfach, also durch diese allseitige Konkurrenz ist grundsätzlich angelegt, dass nur wenige gewinnen können. Obwohl die Grundlage des gesellschaftlichen Reichtums, der produziert wird, eigentlich die Arbeit vieler ist. Der gesellschaftliche Reichtum wird aber nach den Gesetzen der kapitalistischen Produktion steht in denen nicht der Masse an Leuten zu, die diesen eigentlich produzieren. Also, genau, das ist eben grundsätzlich darin angelegt. Genau, also ich will nicht so ganz tief in die Materie gehen, aber es gibt eben diese Mehrwerttheorie, also weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber wir beziehen uns sehr gut auf die Theorie von oder Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx. Es gibt eben diese Mehrwerttheorie von Marx, die auch sehr viel Sinn macht, dass eben dass die Arbeitskraftverkäuferinnen über ihre eigenen Kosten produzieren und daher dieser Mehrwert, der dann zum Profit wird, der Unternehmen entsteht. Also die Grundlage des gesellschaftlichen Reichtums ist die Arbeit vieler. In dieser ganzen Produktionsweise sieht es auch so aus, dass also Bedürfnisermittlung und Verteilung der Produkte über den Markt funktionieren. Das ist ein sehr krisenhafter Mechanismus, weil wir nennen es Ex-Post-Produktion. Das hat später noch in unserer Bestimmung, was denn eine bessere Produktionsweise sein könnte, eine Rolle, weil eben nicht vorher geguckt wird, was brauchen wir eigentlich an Sachen, um gut zu leben zu können, sondern es wird erstmal drauf losproduziert. Natürlich gibt es irgendwelche Statistiken und Analysen, aber dann erst auf dem Markt zeigt sich, okay, ist überhaupt ein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigt worden. Genau, das ist eben ein sehr, sehr krisenhafter Mechanismus. Genau, und allgemein scheint es auch so, dass wir irgendwie so undurchschaubaren Mechanismen der Wirtschaft unterworfen sind, obwohl wir sie ja eigentlich selber machen. Also wenn man immer hört, die Märkte diktieren wieder irgendwas, so fragt man sich schon, das ist schon weird, was für ein Gott des Marktes da schon wieder irgendwas diktiert, weil wir doch eigentlich Wirtschaft selber wirtschaften als Menschen. Liegt aber eben daran begründet, dass eben diese Gesellschaftlichkeit, also die allseitige Abhängigkeit voneinander nicht reflektiert wird und sehr individualistisch Produktion organisiert wird. Genau. Ein weiterer Punkt ist noch, dass durch diese, also ein großer, wichtiger Faktor der Kapitalakkumulation, aber also durch also der Profitmaximierung, könnte man auch sagen, ist eben, dass die Produktivkräfte entwickelt werden, das heißt neue Maschinen eingeführt werden, etc. Das führt eben dazu, dass das Kapital auch immer weniger Arbeiterinnen braucht. Also und die allgemeine Tendenz ist, dass es eine globale Zunahme der Arbeitslosigkeit gibt und es wird auch noch sehr viel weitergehen. Genau. Und zum Schluss kann man noch sagen, dass einfach in der kapitalistischen Produktionsweise alles nur am Maßstab der kapitalistischen Verwertbarkeit gemessen wird, also ob Soziales, Kulturelles ist, geht immer sozusagen um den Profit. Genau. Trotz dieser vielen Probleme, die dem Kapitalismus inhärent sind, muss man aber auch sagen, dass es ein großes Potenzial darin gibt. Zum Beispiel auch in der eben als eher negativ angesprochenen Produktivkraftentwicklung, also in der Lage, dass ein einzelner Mensch deutlich mehr produzieren kann als noch vor vielleicht 500 Jahren. Man müsste es nur anders nutzen, denn das könnte dazu führen, dass man entweder alle Bedürfnisse der Menschheit befriedigen kann, zum Beispiel den Hunger auf der Welt abschaffen, oder aber auch, dass wir einfach alle weniger arbeiten müssen und damit die 40-Stunden-Woche in die Vergangenheit versetzen. Ein weiteres großes Potenzial ist die globale Vernetzung. Nie zuvor war es so einfach, sich mit Menschen auf der ganzen Welt auszutauschen und auch möglicherweise zu organisieren. Und genauso sind auch die Möglichkeiten zur individuellen Selbstverwirklichung deutlich gestiegen, weil wir nicht mehr 12 Stunden am Tag in einer Fabrik schuften müssen und danach eigentlich nur noch schlafen können, sondern wir haben tatsächlich Freizeit und können dabei uns Dinge widmen, die wir selber mögen, zumindest in den meisten Fällen in Deutschland, Europa und Nordamerika. Daraus folgt für uns ziemlich offensichtlich, dass es dafür doch eine Alternative geben muss, in der wir all diese Dinge nutzen können und alles Schlechte überwinden. Und das ist auch schon der Punkt, warum wir der Meinung sind, dass man über Alternativen sprechen sollte. Denn es bleibt ja die Frage dann, wie ersetzen wir den Markt als Verteilungsinstrument oder wie ersetzen wir Unternehmen als Möglichkeit zur Organisation von Arbeit. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer die Geschichte im Hintergrund, dass die Versuche des Staatssozialismus in den 20. Jahrhundert katastrophal nach hinten losgingen und eigentlich in der Umwälzung der Verhältnisse nur einen neuen, noch repressiveren Apparat geschaffen haben. Also aus der Kombination, solche Versuche abzulehnen und zu vermeiden und gleichzeitig etwas Besseres schaffen zu wollen, finden wir, dass man sich Gedanken machen sollte darüber, wie denn kommunistisch produziert werden könnte und wie wir es besser machen wollen. Genau, das würde ich auch nochmal aufgreifen und so explizit an linke Leute richten, die vielleicht auch so mit diesem Bilderverbot sich damit beschäftigen oder das dafür einstehen sozusagen. Genau, also wir würden eben sagen, dass so eine bloß abstrakte Negation einfach nicht ausreichend ist, also irgendwie Kapitalismus ist scheiße, weil das eben noch kein konkretes politisches Ziel setzt. Genau, und wir würden eben auch sagen, dass eine abstrakte Negation auch immer gleich eine abstrakte Position ist. Also dann, wenn ich sage, Kapitalismus ist schlecht, sage ich ja eigentlich implizit, nicht Kapitalismus wäre gut. Und wir sagen aber, oder halt immer diese abstrakte Rede von irgendwie dem Kommunismus oder Hashtag Kommunismus supergeil. Genau, also das ist lustig, aber das ist eben kein konkretes politisches Ziel. Und wir würden sagen, dass diese Abstraktheit auch ein bisschen naiv ist, weil wir halt, weil möglichst herrschaftsfreie Organisierung dieser hochkomplexen Vorgänge der modernen Gesellschaft sich nicht, aus unserer Sicht nicht einfach von selbst herstellen. Genau, nochmal zu diesem Bilderverbot. Sorry, wer das jetzt noch nicht gehört hat, ich versuche mich zu beeilen. Genau, also wir würden auch so einen Ökonomismus ablehnen, in dem das bestehende Sein so sehr das Bewusstsein bestimmt, dass man eigentlich gar nichts Positives hervorbringen kann. Und würden aber auch sagen, wenn man halt eine Kritik am Kapitalismus hat, dann bricht man ja sozusagen selber, dann kann es ja selbst nicht nur vom Bestehenden determiniert sein. Das heißt, man bricht selber schon durch diesen Verblendungszusammenhang und würden eben sagen, dass Kritik möglich ist, und wir würden auch sagen, wir sehen gar nicht ein, warum nicht auch aus der Kritik Folgendes möglich ist. Genau. Deswegen aber eine wichtige Sache, die wir, also wir würden schon sagen, an der Kritik fest dran. Also man hat, also im Bilderverbot geht es darum, dass wenn man sich Gedanken über irgendwie das Bessere macht, dass man Gefahr läuft, halt eigentlich nur das Bestehende, also das Schlechte zu reproduzieren in irgendeiner anderen Form. Und genau, und wir würden eben sagen, dass es, also wir würden die Kritik auch schon irgendwie ernst nehmen und sagen, okay, wir müssen halt, also nicht einfach ins Blaue hinein und kommen, das ist so und so, sondern wir würden auch sagen, es ist ganz wichtig, bereits im Kleinen das Bessere praktisch auszuprobieren und dann kritisch zu reflektieren. Genau, und also das wäre dann so das empirische Korrelat irgendwie. Und unser Projekt wäre aber irgendwie das halt gedanklich zu erweitern noch, damit diese Projekte, die total wichtig sind, irgendwie linksradikale Organisierung, Basisgewerkschaften etc., dass sie aus so einem Inseldasein rauskommen. Also zum Beispiel auch so Projekte der Arbeiterin, Selbstverwaltung, besetzte Fabriken etc., die ja immer auch bestehenden gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt sind. Und denen wird ja immer dann vorgeworfen, okay, ihr reproduziert auch nur das Bestehende, aber es ist klar, weil sie ja eben im Kapitalismus immer bestehen. Und wir würden sagen, wenn sie sich auf so ein Konzept von Kommunismus, wie Rätekommunismus oder so beziehen würden, dann würde das so diesem Inseldasein entgegenwirken, weil dann würden sie das sozusagen ihre eigene wichtige Praxis im Kleinen mit so einer revolutionären Forderung, die irgendwie aufs Ganze zielt, verbinden. Genau. Letzter Punkt ist noch, dass wir denken, also dass wir auch in dieser Kritik des Ökonomismus, würden wir auch sagen, dass wir uns bewusst sind, dass so eine Veränderung der Produktionsweise nicht einfach alle gesellschaftlichen Probleme beseitigt, wie zum Beispiel das Patriarchat. Aber wir würden sagen, es könnte, also wenn man zum Beispiel von der Verwobenheit von Patriarchat und Kapitalismus ausgeht, könnte einen wichtigen Rahmen zur Überwindung auch solcher Herrschaftsverhältnisse bieten. Genau, allgemein kann man sagen, dass wir nicht die Gesellschaft am Reißbrett entwerfen wollen, sondern erstmal einen Diskurs anstoßen wollen, in dem vor allem unsere Bewegung wachsen soll. Genau, also eine kommunistische Bewegung. Genau, und weiter zum Bilderverbot würde ich dann auf die Diskussion am Ende verschieben. An der Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass es auch innerhalb von Futures Unwritten nicht unproblematisch geblieben ist, diese Diskussion über alternativen Nachdenken etc. Gerade der AK Soziale Kämpfe bei uns hat uns kritisiert. Ich möchte das jetzt nur sehr, sehr grob zusammenfassen. Bitte Entschuldigung an die Genossinnen. Genau, also da geht es eben darum, dass die sagen, dass konkrete Kämpfe für vermeintlich bloß systemimmanente Verbesserung jetzt auch schon kommunistisch sein können und die eigentlich das Aufgabenfeld der radikalen Linken sind. Und vor allem auch, und finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, dass die Strukturen im Jetzt, die wir aufbauen, auch die postkapitalistische Gesellschaft schon auf die schon verweisen in ihren eigenen Organisationsformen. Genau, und dann geht es auch noch darum, dass Revolution irgendwie als permanent und als Prozess gedacht hat und immer als, das hat immer noch so eine Offenheit drin, dass man nicht als irgendwie abgeschlossenes Ding, was irgendwann dann fertig ist oder so. Davon ausgehend haben wir uns dann ein bisschen Gedanken gemacht, was denn, also woran sich eine Alternative zum Kapitalismus messen lassen sollte, also eine gedachte Ökonomie, was wir da für Kriterien gerne dran ansetzen würden. Und da haben wir auch überhaupt erstmal eine Ausgangslage uns gedacht, dass Arbeit prinzipiell erstmal notwendig ist. Es gibt auch Ansätze von so einem Luxus oder einem vollautomatisierten Luxuskommunismus für alle. Das ist ziemlich simpel, geht davon aus, dass man einfach alle Produktionsprozesse komplett automatisiert, wir alle Güter einfach umsonst und frei bekommen und von früh bis spät uns in unseren persönlichen Interessen widmen können. Das ist cool, aber in unseren Augen noch recht weit entfernt drum würden wir schon sagen, dass wir einen Mangel verwalten müssen und Arbeit verteilen. Denn so der gesellschaftliche Reichtum basiert dann doch eben auf der Arbeit eigentlich aller Menschen und soll damit auch allen Menschen zugutekommen im gleichen Maßstab. Wichtig ist für uns auch, dass die Profitorientierung einer Bedürfnisorientierung weicht. Also es geht nicht darum, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern einfach die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Also eine Produktionsweise ist dann gut, wenn sie dazu führt, dass die meisten Menschen oder alle Menschen, möglichst viele Menschen, glücklich und zufrieden sind. Genauso sehen wir es aber auch als wichtig an, dass ein technologischer Rückschritt vermieden wird. Also unsere Vorstellung geht nicht dahin, dass wir es cool fänden, wenn jeder seine eigene Farm hat und man für sich selbst das Gemüse anbaut. So, dann würden wir halt Errungenschaften, besonders im Bereich der Medizin, aufgeben und damit wieder einen gesellschaftlichen Rückschritt herbeiführen. Wie Jakob eben schon angesprochen hat, ist es natürlich klar, dass hierbei nicht alle Probleme gelöst werden. Und das soll auch nicht unser Maßstab sein, dass alle Probleme vom Tisch sind, solange wirklich eine signifikant große Zahl an Problemen gelöst und verbessert wurde und die übrigen Konflikte möglichst herrschaftsfrei ausgetragen werden können. Insgesamt soll auch der Mensch nicht gleich gemacht werden, sondern einfach nur möglichst gleich frei sein. Dazu auch schon ein paar Bestimmungen, was schon angesprochen wurde, die Ex-Ante statt der Ex-Post-Produktion, das ist erstmal ein sehr sperriges Wort und meint einfach nur, dass man quasi erst die Bedürfnisse ermittelt und dann produziert, anstatt erst zu produzieren und anhand des Verkaufsergebnisses zu gucken, ob denn an diesen Produkten überhaupt Interesse besteht. Das ist auch eine gar nicht so einfache Aufgabe, aber wird auch in Teilen bereits heute von großen Konzernen wie Amazon umgesetzt, was dem den schnellen Versand ermöglicht. Und auch wollen wir, dass die Produktionsmittel nicht mehr im Privateigentum sind, sondern ein Gemeineigentum werden und von allen verwaltet werden. Damit kommen wir dann jetzt auch schon zum Buch, beziehungsweise noch nicht ganz. Denn erst einmal, wie ist das Buch historisch einzuordnen? Die Gruppe Internationale Kommunistinnen Hollands hat sich aus der Arbeiterinnenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts in Holland gebildet. Und aus einer Geschichte von Spaltung, von Spaltung, von Spaltung, von Spaltung ist dann so ein kleiner intellektueller Zirkel entstanden, der nie mehr als ein paar hundert Leute organisieren konnte. Was ihnen auch durchaus den Vorwurf des Avantgardismus entgegengebracht hat, wobei die sich mehr als Lehrer gesehen haben, die einfach Möglichkeiten aufzeigen möchten. Also für sie stand die ganze Zeit die Spontanität der Massen im Vordergrund und man wollte auf gar keinen Fall den arbeitenden Massen vorschreiben, wie Revolution gemacht werden soll, sondern einfach nur Ideen geben, was denn statt des Aktuellen jetzt sein könnte. Die Gruppe selbst war auch gut vernetzt mit deutschen Arbeiterbewegungsmenschen. Hat auch in den 30er Jahren schon eine heftige Kritik des sowjetischen Staatssozialismus geliefert, unter anderem auch in 1926 darüber veröffentlicht, wie die Reichswehr und Sowjetrussland zusammengearbeitet haben. Soweit zu einem groben historischen Kontext. Ab jetzt sind wir dann in den Thesen des Buchs auch drin, wobei wir dabei recht grob bleiben werden, einfach weil es unheimlich viel ist. Und genau. Genau, also wir wollen jetzt deren Kritik am Staatssozialismus zusammenfassen. Also wir fassen es jetzt mal immer an die IKH zusammen, das ist ein sperrig der Name. Genau, wie schon auch gesagt, wir werden es halt sehr, sehr grob nur skizzieren und nur die für uns wichtigen Punkte darstellen. Das ging nicht anders bei der Zeit. Die Diskussion und Kritik verschiedener Theorien, die auch in dem Buch machen, könnt ihr dann, wenn ihr Lust habt, sehr gerne selber noch nachlesen. Das Buch kann man auf jeden Fall lesen. Genau, also ist lesenswert. Dann würden wir jetzt schwierigen Kritik am Staatssozialismus noch kurz ansprechen. Genau, also sie sagen halt, also die erste These der GIKH ist, dass der russische Arbeiter ausgebeutet wird. Also der russische Arbeiter meinen sie halt in der Sowjetunion. Weil die Produktivkraft steigt, aber der Arbeitslohn nicht. Also dass es ein erhöhtes gesellschaftliches Produkt gibt, aber keinen erhöhten gesellschaftlichen Konsum. Gut, da könnte man jetzt einwerfen, gut, da wird vielleicht einfach nur akkumuliert, also da wird irgendwie das Mehrprodukt eingesetzt, um irgendwie Maschinen zu bauen etc. Aber die Sache ist eben, dass der Arbeiter, die Arbeiterin gar keine Entscheidung dafür trägt. Also es ist, hat sozusagen verfügt nicht selber über die Produktion, was ja eigentlich sozusagen die kommunistische Idee ist. Und dann ist eben deren Theorie, dass halt sich bei der Sowjetunion um eine Verstaatlichung der Produktionsmittel handelt. Hierbei organisiert der Staat als zentrale Institution Produktion und Verteilung. Und damit einhergeht einfach eine gewaltige Zentralisation der Produktionsmittel und das Proletariat steht eigentlich so einem übermächtigen Apparat gegenüber. Es ist halt so eine neue Form von Herrschaft, die vielleicht sogar, das ist für das Proletariat sogar noch schlechter, noch schwieriger macht, sich dagegen aufzubauen. Genau, also die Arbeiterinnenklasse verfügt nicht über den Produktionsapparat, Produktion, Konsumtion, wir sind abhängig von der zentralen Leitung, die mittels Statistiken und Preispolitiken Produktion und Verteilung organisiert. Genau, und deren These ist auch, dass es nicht den besonderen Umständen irgendwie der Revolution geschuldet ist, sondern auch ein zentrales Merkmal der bolschewistischen Wirtschaftspolitik. Hintergrund ist hierbei, dass sie sagen, dass eigentlich diese Idee der Verstaatlichung der Produktionsmittel eigentlich so die vorherrschende Theorie in der Umwälzung der Produktionsverhältnisse in der Arbeiterinnenbewegung und der Sozialdemokratie war, also im frühen 20. Jahrhundert und auch schon davor. Nennen zum Beispiel Hilferding, Kautsky und Neurath. Genau, bei denen es eben darum geht, dass Bedürfnisse durch eine zentrale Instanz statistisch ermittelt werden sollen und dann irgendwelche ökonomisch Sachverständigen Produktion und Verteilung organisieren sollen. Und da ist auch ein Beispiel Hilferding, der sich die Entwicklung zum Kommunismus eigentlich als automatischen Prozess vorstellt. Da geht es darum, dass halt diese Tendenz, dass sich im Kapitalismus so das Kapital zentralisiert und konzentriert, also so zusammengefasst wird, also Unternehmen fusionieren etc., dass es dann so eine Art Riesentrust irgendwann gibt und innerhalb dieses Riesentrusts gibt es dann eigentlich schon so eine Planung der Produktion und Verteilung und so einen geldlosen Warenverkehr. Genau, und hierbei dirigiert dann die Leitung, die Betriebsleitung, Produktion und Verteilung von oben herab. Und Hilferding stellt sich das so vor, dann treibt man die Zentralisierung voran, übernimmt dann diese Leitung und dann hat man irgendwie Kommunismus. Dann werden irgendwelche Preise durch diese Leitung festgesetzt. Genau, die Kritik der GIKH dabei ist, dass es sich dann wieder um so eine Art persönliches Herrschaftsverhältnis handelt und finden das sehr fragwürdig, diese Theorie. Genau, und dann beschäftigen sie sich mit so einer bürgerlichen Kritik am Hilferdingschen und russischen Kommunismus von Weber und Misé. Misé hatte in so einer Schrift, den Namen weiß ich glaube ich nicht mehr genau, hat die theoretische Unmöglichkeit des Kommunismus bewiesen angeblich, aber wobei er halt so diesen russischen Staatssozialismus meint. Er hat halt gezeigt, dass so eine Wirtschaft ohne Rechnungseinheit und mit einer zentralen Planung einfach Produktion und Verteilung nicht zufriedenstellend organisieren kann. Dass so ein allgemeiner Nenner notwendig ist, um die verschiedensten Produktionsfaktoren ins Verhältnis zu setzen. Die Staatssozialisten reagieren darauf. Kautsky glaubt dann, dass Geld, als Wertmaßstab für die Buchführung und Berechnung der Austauschverhältnisse in einer sozialistischen Gesellschaft, Zitat Ende, nicht im Wert werden kann, während es auch als Zirkulationsmittel weiter fungieren muss. Das schreibt Kautsky in die proletarische Revolution und ihr Programm. Also und die GEKH sagen, okay, der hält jetzt dann also als Reaktion einfach wieder nur an kapitalistischen Maßstäben fest und führt eigentlich kapitalistische, will kapitalistische Verhältnisse weiterführen. Genau, und die Reaktionen aber progressiverer Strömungen zu der Zeit sind zum Beispiel diese syndikalistischen Strömungen, die immer auf eine wirtschaftliche Selbstverwaltung der Arbeiterinnenklasse gepocht haben. Und die GEKH sehen eben ihre Rolle darin, dass sie jetzt darauf eingehen und ihre These ist dabei, dass es auch eine kommunistische Recheneinheit geben muss, die sie in der Arbeitszeitrechnung verwirklicht sehen. Genau, und dann wären wir auch schon bei der groben Zusammenfassung von diesem Konzept. Also nochmal kurz zum Anfang. Sie sagen, der Staatssozialismus ist eben nicht die Assoziation freier und gleicher Produzentinnen. Kommunismus bedeutet für sie die Selbstverwaltung der Produktion und Verteilung durch die Massen. Genau, und dann fragen sie sich, wie geht das? Sie sagen, okay, Produktionsmittel müssen vergesellschaftet werden. Also alles, womit wir produzieren, muss Gesellschaftseigentum sein. Und diese müssen halt, also das muss mittels Räten und nicht irgendwie staatlich zentralistisch funktionieren. Genau, und Produktion und Verteilung soll bewusst geplant werden. Dann ist weiterhin ihre These, dass dafür die gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit für jedes Produkt bekannt sein muss. Genau, dazu später noch mehr. Genau, und dass außerdem das Grundverhältnis zwischen Produzent und Produkt geklärt werden muss. Genau, sie sagen halt, die kommunistische Recheneinheit, wie vorher auch schon angesprochen, stellt sich da als gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitsstunde, was sie sagen, schon bei Marx angelegt ist. Genau, da haben wir jetzt hier auch nochmal so einen alten Marx mit Marx-Zitat. Genau, zum Beispiel im zweiten Band des Kapitals. Das Geldkapital fällt bei gesellschaftlicher Produktion fort. Die Gesellschaft verteilt Arbeitskraft und Produktionsmittel in die verschiedenen Geschäftszweige. Die Produzenten mögen meinetwegen Papier eine Anweisung erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen Konsumptionsvorräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entziehen. Diese Anweisungen sind kein Geld, sie zirkulieren nicht. Oder im nächsten. Das ist aus dem Kapitalband 1. Stellen wir uns endlich zur Abwechslung einen Verein freier Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt. Er muss daher unter sich verteilt werden. Die Art dieser Verteilung, kannst du dann umschalten, wenn ich? Klar. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besonderen Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution. Weitere Textstellen, wer das bei Marx nochmal nachlesen will, ist zum Beispiel in der Kritik des Gotha-Programms, findet sich in MEW 19. Genau, wir wollen hier aber auch keine Marx-Exegese machen. Und einfach sagen, dass es eben, wir der Meinung sind, dass es dann Übereinstimmung von Marx und den GIKH gibt, was diese Arbeitszeitrechnung, was das Gemeineigentum an Produktionsmitteln angeht, aber auch bei Marx schon in Anfängen, bei dem Rätekonzept, wo er zum Beispiel in den Reflexionen über die Pariser Kommune, über die endlich entdeckte politische Form redet. Hier ist noch wichtig, ihr sagt ja schon auch zur Parallele mit der Warenproduktion. Genau, also wir sind der Meinung, auch aus anderen Textstellen ist ersichtlich, dass es hierbei um so eine Art Übergangs dass es hier so einen Übergang zu einer kommunistischen Produktion gemeint ist, ja natürlich immer mit den alten Formen der kapitalistischen Gesellschaft noch verhaftet ist. Dazu aber später noch mehr. Genau. Genau, dann können wir eigentlich weitermachen. Ja, es wurden jetzt ja schon so ein paar Schlagworte angesprochen, wie die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit oder die notwendige Produktionszeit oder auch so, dass man ein konkretes Verhältnis zwischen Produzent und Produkt erhält. Und dem wollen wir jetzt mal was Konkretes entgegensetzen oder das darum ergänzen, nämlich um genau das Konzept, was die GIKH sich in ihrem Buch ausgedacht hat. Und das stellt sich erst einmal ganz einfach dar. Ich arbeite eine Stunde, also bekomme ich auch, bekomme ich auch eine Stunde vom gesellschaftlichen Produkt. Was heißt das jetzt so? Was ist eine Stunde vom gesellschaftlichen Produkt? Und da kommen wir dann dahin, dass eine Arbeiterin eine Stunde arbeitet und einen Schuh dabei herstellt oder ein paar Schuhe dabei herstellt. Dieses Paar Schuhe ist also quasi eine Stunde Produkt des gesamtgesellschaftlichen Produkts. Und kostet das jetzt aber wirklich nur eine Stunde? Nein, das reicht nicht ganz aus, denn in der Produktion werden ja auch Maschinen bedient und man verbraucht Rohstoffe. Und diese Dinge müssen quasi nach einem Produktionsprozess auch wieder vorhanden sein, damit man erneut Schuhe produzieren kann. Dafür ist auch wieder menschliche Arbeit notwendig. Also muss zum Beispiel ein Mensch eine Stunde lang die Maschinen warten und ein anderer Mensch muss eine Stunde lang die Rohstoffe beschaffen. Da kommen wir also drauf, dass ein Paar Schuhe 3 Stunden kostet. Bedarf, genau. Ein Paar Schuhe bedarf 3 Stunden Arbeit. Wenn jetzt also all diese Menschen jeweils 3 Stunden arbeiten, so 3 Stunden in der Schuhfabrik, 3 Stunden Maschinen warten und 3 Stunden Rohstoffe bereitstellen, haben sie sich alle ein Paar Schuhe erarbeitet und es sind auch tatsächlich 3 Paar Schuhe vorhanden. Das Konzept geht also genau auf. Also für jede Stunde, die ich arbeite, ist das nicht ganz offensichtlich, dass es aufgeht, dass ich quasi für jede Stunde, die ich arbeite, auch direkt 1 Stunde konsumieren kann. Also es ist quasi immer so ein 1:1 Verhältnis erst einmal. Da kommt man aber auch schnell zu dem Problem, wie man verfährt, wenn Arbeiterinnen unterschiedlich schnell sind. Müssen sie sich dann einer Norm anpassen oder wird langsames Arbeitsverhalten sanktioniert? Und das wäre natürlich auch wieder ziemlich blöd. Deswegen wird das offensichtlich nicht gemacht. Und wenn wir jetzt den Fall haben, dass Arbeiterin A 1 Stunde für ein Paar Schuhe braucht und Arbeiterin B nur 1/2 Stunde für ein Paar Schuhe, dann errechnet man daraus... Beide arbeiten 1 Stunde und sie macht ein paar Schuhe, sie macht nur 3 Paar Schuhe. Stimmt, falsch schon gesagt. Also beide arbeiten 1 Stunde, einmal wird ein paar Schuhe fertig, beim anderen Mal nur 1/2 Paar Schuhe. Es ist also insgesamt 2 Stunden gearbeitet worden, man hat 1,5 Paar Schuhe. Und somit braucht also ein Paar 1,33 Stunden Arbeit. Wenn es also beide mit ihrer so normalen Geschwindigkeit 1,33 Stunden arbeiten, dann haben sie es auch geschafft, 2 Paar Schuhe zu produzieren und damit also quasi sich gegenseitig ausgeglichen und können beide im gleichen Maß von ihrer Arbeit profitieren. Das ist diese gesellschaftlich durchschnittliche Reproduktionszeit, die für jedes Produkt vorhanden sein muss. Damit ist aber auch immer noch nicht alles getan, denn was ist denn jetzt, wenn die Produktion an Schuhen nicht ausreicht, um die Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft zu erfüllen, oder man aber auch als Gesellschaft sich entscheidet, dass die Arbeit in der Schuhfabrik viel zu anstrengend ist und man neue, modernere Maschinen haben will, die das Ganze lässiger machen, da muss jetzt also offensichtlich jemand an einer neuen Maschine forschen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Person, um die Rechnung ein bisschen einfacher zu halten, auch wieder 3 Stunden forscht. Hier gibt es also nun insgesamt 12 Stunden Arbeit, aber es kommen nur 3 Paar Schuhe dabei heraus, die je 3 Stunden Arbeit direkt verbraucht haben. Und jetzt ist dieses schöne 1:1 Verhältnis vom Anfang kaputt, weil auf einmal weniger Produkt vorhanden ist, als quasi Anrecht darauf besteht. Die Lösung der GIKH ist dabei... dass man so einen Faktor errechnet um den man den eigenen oder das eigene Anrecht verringert. Sie sagen also, wir haben 9 Stunden Produkt und 12 Stunden Konsum, damit kommen wir auf 0,75. Also eine Stunde Arbeit ergibt jetzt nur noch 0,75 Stunden Arbeit Anrecht, womit dann also für ein Paar Schuhe auf einmal 4 Stunden gearbeitet werden muss. Und damit geht es wieder auf. Wir haben also wieder 12 Stunden Arbeit und 12 Stunden Konsum. Die Lösungsstrategie kann man auch übertragen auf andere Bereiche, die jetzt so kein direkt greifbares Produkt erzeugen, wie jede Form von Erziehungsarbeit oder auch Medizin. Kleinen Moment. Ah ja, genau, oder auch also kulturelle und soziale Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Kindererziehung, Rentenversorgung von Arbeitsunfähigen und so weiter. Das läuft alles nach dem gleichen Maßstab. Wir haben also quasi die Arbeit, die ein direktes Produkt erhält und damit quasi diesen gesellschaftlichen Reichtum füllt. Und die Arbeit, die so quasi von der alle direkt profitieren, ohne dass sie das konsumieren müssen, aber auch ein Anrecht auf den Konsum erzeugt. Das alles kann man mit dieser Rechnung, dass man Produkt durch Konsum teilt, diesen Faktor bestimmen. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Theorie der GIKH. Denn das, daran denken sie sich dann den Fortgang der Produktionsverhältnisse weiter. Also man hat jetzt zum Beispiel das Krankenhaus, an dem man sich prozentual beteiligt nach deren Lösung. Und man darf so viel krank sein, wie man möchte. Also man kann immer nach Bedarf zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Und das, sagen sie, wäre das Ziel, diese Produktionsart auf alle anderen Bereiche zu erweitern. Also man könnte sich das zum Beispiel für Strom vorstellen, dass man auch die Kraftwerke so pauschal arbeiten lässt und damit auch Strom für alle kostenlos wird. Und sie sagen, es gibt keinen Grund, warum man das nicht auch auf Lebensmittel oder Kleidung übertragen könnte. Und ihr Ideal dahinter wäre, dass alle, die in der Lage sind zu arbeiten, etwa gleich viel arbeiten in ihren Bereichen und am Ende alle Bedürfnisse befriedigt sind. Das klingt nicht ganz einleuchtend. Wir müssen es aber leider auch so ein bisschen aus Zeitgründen, um hier irgendwie alles unterzubringen, kürzen. Das wird in deren Buch nochmal deutlich ausführlicher mit Unmengen an Beispielen und vor allem sehr, sehr viel mathematischen Rechnungen untermauert. Sei also jedem sehr ans Herz gelegt, sich das nochmal anzuschauen. Genau, also wir haben jetzt halt das extrem runtergebrochen, das sind auch komplexere Beispiele im Buch, aber wir finden trotzdem, auch wenn es jetzt so einfach aussah, das ist eigentlich ein sinnvolles Konzept. Also ich glaube auch, dass man Wirtschaften auch auf diese abstrakten Bestimmungen runterbrechen muss. Und aber komplexeres gibt es auf jeden Fall nochmal im Buch. Wir wollten einfach nur das runterbrechen, damit das hier schnell verständlich ist, sonst glaube ich, wären viele verwirrt gewesen. Wir haben uns ja auch ein bisschen durchgekämpft am Anfang. Genau, die stellen sich das dann eben so vor, dass in der Revolution Betriebe von den Arbeiterinnen übernommen werden und im Gesellschaftseigentum überführt werden und dann eben diese neue Rechnungseinheit eingeführt wird und dadurch werden eben auch so nicht-kommunistische Betriebe, nicht an der Revolution teilhaben wollen, gezwungen, sich der kommunistischen Wirtschaft anzuschließen, weil es eben immer breiter wird. Ganz wichtiger Punkt bei denen, den ich auch sehr interessant finde, ist eben diese allgemeingesellschaftliche Buchhaltung. Sie sagen, dass die gesamte Wirtschaft von hier aus mittels dieser Arbeitszeitrechnung, also dass für jedes Produkt, das produziert wird, also die gesellschaftlich durchschnittliche Reproduktionszeit bekannt ist, dass von hier aus die gesamte Wirtschaft offen für jeden einsehbar ist und dass aber nicht die Wirtschaft geleitet und verwaltet wird, sondern einfach offen einsichtbar ist, einsehbar ist. Genau, und das ist interessant, weil wenn man über kommunistische Wirtschaft spricht, man so auf so einen Widerspruch stößt, dass es ja irgendwie so zwei sich widersprechende, aber notwendige Pole gibt, dass man auf der einen Seite diese lokalen Autonomien haben will, man will Arbeiterinnen-Selbstverwaltung. Auf der anderen Seite braucht man aber irgendwie auch eine zentrale Instanz, weil weil es ja eine gesamtgesellschaftliche Planung von Produktion geben soll. Und Sie haben es irgendwie dadurch gelöst, dass durch diese Rechnungseinheit so eine zentrale und diese allgemeingesellschaftliche Buchhaltung so eine zentrale Instanz zustande kommt. Genau, und über so Organisationsformen reden Sie sehr wenig. Das ist auf jeden Fall auch kritikabel. Sie reden halt darum, dass es darüber, dass es so Rätestrukturen geben soll, aber sagen relativ wenig dazu, weil sie dann sich dem Vorwurf des Utopismus ausgesetzt fühlen. Genau, und sagen halt, dass sich solche Formen im Prozess entwickeln sollen, aber sie reden halt über so Betriebsorganisationen, die über Räte organisiert sind und sich dann horizontal zusammenschließen und dass zum Beispiel diese Konsumgenossenschaften sich um die Bedürfnisermittlung kümmern, etc. Genau. Aber der Fokus bleibt ganz klar bei denen auf dieser gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitsstunde als Recheneinheit und diese soll ja zentrale Forderung einer kommunistischen Bewegung werden, weil ja, sie sind der Meinung, dass eben dieser, sie setzen halt so eine Versachlichung ökonomischer Beziehung gegen diese persönliche Herrschaft des Staatssozialismus. Genau, und genau, dann kommen wir jetzt so zu Lob und Kritik von dem Konzept. Also zunächst einmal, als ganz allgemeines Lob, hat uns an dem Buch sehr gut gefallen, dass es ein ernstzunehmender Konzeptentwurf war, auch wenn es in einigen Rechnungen dann doch ein paar Fehler gab oder halt große Probleme, die zu verstehen. Was wir auf jeden Fall sehr kritikabel finden, ist, dass sich das Buch wirklich ausschließlich in diesem Wirtschaftskonzept auslebt, also gar nicht auf weiteres eingeht. Und zwar mit diesen allgemeinen Betrieben, an denen man so ohne Verhältnis konsumieren darf, schon irgendwie ein Mittel reingibt, um auch Reproduktion zu organisieren, aber das gar nicht konkret politisch fordert. Also da finden wir, hätten die deutlich weitergehen müssen und eben neben so einer rein sachlichen Wirtschaftsart auch das Ganze mit konkreten politischen Forderungen verknüpfen. Genauso wird dieser Fokus auf die Arbeitszeitrechnung, also ich arbeite 3 Stunden, dann darf ich auch 3 Stunden konsumieren, so als Allheilmittel für alles angesehen und auf alles verallgemeinert. Und auch damit finden wir einiges an Potenzial verschenkt. Genauso wird auch zu wenig auf seine richtige Bedürfnisermittlung eingegangen. Sie erwähnen zwar, es soll Vereine geben zur Ermittlung von Bedürfnissen, aber wie konkret es ausschaut, da schweigen sie sich drüber aus. Also wie man vor allem quasi erst Bedürfnisse ermittelt und dann produziert. Gut wiederum fanden wir, dass auch die These vertreten wird, dass diese gesellschaftlich durchschnittliche Reproduktionszeit für jedes Produkt bekannt sein muss. Also wie viel im Schnitt für ein paar Schuhe oder einen Sack Kartoffeln oder einen Laptop gearbeitet werden musste. Und genau. Allgemein ist es natürlich auch diskutabel, ob dieses Gleichheitsprinzip so cool ist. Also dass quasi das, was ich konsumieren darf, direkt an das gekoppelt ist, wie viel ich auch arbeite. Und daraus so ein Arbeitszwang entsteht. Also es fehlt quasi eine Idee dafür, wie man denn die individuelle Selbstentfaltung auch organisieren kann, damit einhergehend. Also es geht quasi zu sehr um rein ökonomische Prozesse und die politischen Prozesse werden völlig außen vor gelassen. Ja, genau. Ich würde auch nochmal sagen, dass also diese gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit, über die Sie reden, hat irgendwie die, 2 Dimensionen, also wie es auch bei Marx schon anklang. Und wir würden Sie eben dafür loben, für diese erste Funktion als notwendiges Element einer gelingenden gesellschaftlichen Planung von Produktion und Verteilung. Also weil wenn ich irgendwie die Bedürfnisse werden ermittelt, dann weiß ich, okay, so viel muss produziert werden, dann muss ich jetzt irgendwie die Arbeit verteilen und dafür muss ich wissen, wie viel Arbeit steckt da drin, wie viel und wie verteilen wir die. Und das heißt, diese Idee ist genau sehr, glaube ich, wichtig. Und aber dieses Reziprozitätsprinzip, genau, was du auch schon gesagt hast, ist halt diskutabel, ob man genau Konsumtion und Produktion oder Produktion und Konsumtion so stark aneinander koppelt. Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Genau, und wir wollten jetzt auch noch, wie viel Zeit haben wir? Ja, okay. Genau, wir wollten jetzt gleich von vornherein so ein paar Kritiken schon mal abfangen, die wahrscheinlich kommen werden. Erstmal so eine, also können wir trotzdem immer noch darüber diskutieren, ich wollte es nicht mal erwähnt haben, also einmal so eine wertkritische Diskussion oder auch dieses, okay, ist das nicht das gleiche wie bei Proudhon? Jetzt genau, sorry wieder für die Leute, wo es ein bisschen voraussetzungsreicher ist. Genau, also wir würden sagen, dass es eben nicht das gleiche ist wie bei Proudhon. Einfach Proudhon macht eine moralistische Geld- und Zinskritik, die wo diese Strukturen also personalisiert werden. Das macht ja auch irgendwie seinen Teil seines Antisemitismus aus. Genau, und er will einfach nur Geld durch diese Stundenzettel ersetzen. Und er bleibt irgendwie völlig auf dieser Zirkulationssphäre und geht nicht auf die Produktionssphäre. Das drückt sich eben daran aus, dass er auch an Markt festhält und genau, an Konkurrenz etc. Marx und die GKH gehen aber auf die Produktionssphäre. Sie reden ganz klar von der Vergesellschaftung der Produktionsmittel, von der bewussten Planung der Produktion und von Reden anstatt einer Verstaatlichung. Oh, genau. Genau, jetzt zu dieser wertkritischen Seite. Wir würden sagen, ja, es gibt in dieser Abstraktion des Werts oder generell in diesen Abstraktionen ist irgendwie eine Form von Herrschaft drin. Aber auch würde noch sagen, dass halt so das Tauschverhältnis nicht eben nicht die einzige Bedingung der kapitalistischen Produktionsweise ist. Da kommt noch mehr dazu, nämlich dass die Produktionsmittel nicht also Privateigentum sind, dass es den doppelt freien, die doppelt freie Lohnarbeiterin gibt, dass die Arbeitskraft eine Ware ist und dass es eine allumfassende Waren- und Geldzirkulation gibt. Und genau, es geht dabei den GKH auch um eine Ex-ante-Produktion, das heißt zum Beispiel die individuelle Arbeitszeit ist von vornherein schon gesellschaftlich, wie wir in dem Beispiel da vorne gezeigt haben. Und das differenziert sich zum Beispiel auch schon mal vom Wert, wo das dann erst danach sich als sich zeigt, wie gesellschaftlich bestimmte Arbeit war. Genau, würden aber sagen, genau, dass also die Vergesellschaftung der Produktionsmittel auf jeden Fall eine notwendige Voraussetzung ist, einer Reziprozität, die nicht kapitalistisch ist. Genau, das heißt, dass die Arbeitskraft keine Ware ist und man kann ihnen auf jeden Fall vorwerfen, dass sie das nicht weiter ausformuliert haben und nicht mehr betont haben. Genau, und wie was wir auch schon gesagt haben, dieses Reziprozitätsprinzip ist auf jeden Fall diskutabel. Genau, würden aber gleichzeitig sagen, dass einfach, also die Arbeitsteilung in einer hochmodernen Gesellschaft einfach gewisse Reziprozität notwendig ist. Also klar, Arbeitsteilung, da ist auch irgendwie eine Form von Herrschaft drin, so die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, aber ist eben gleichzeitig auch eine notwendige Bedingung der modernen Gesellschaft. Also ich will nicht von Hans-Peter Müller am Herz operiert werden, von nebenan, genau. Genau. Deswegen brauchen wir irgendwie Arbeitsteilung, deswegen brauchen wir auch eine gewisse Reziprozität. Genau, und ich finde auch was Interessantes bei denen, dass sie halt einen Ansatz dazu machen, dass diese grundlegende Problematik, dass man in der Revolution ja irgendwie die Produktionsverhältnisse umwälzen will und aber gleichzeitig Produktion organisieren muss. Und da haben sie eben halt ja, so ein Übergangskonzept. Das soll aber nicht so gedacht werden, dass dieses Übergangsding als Rechtfertigung für das Schlechte dann gelten soll, sondern erstens als Reflexion darüber, dass halt die neue Gesellschaft auch immer nur aus der alten erwachsen kann, also wie gesagt, alte Prinzipien auch mitbringen wird und b, dass auch der Kommunismus immer noch erkämpft werden muss, also dass es immer ein offener Prozess ist. Genau, und muss aber sagen, dass diese Stellen bei Marx zum Beispiel, ein guter Programm oder so, auch als Rechtfertigung für das Einsetzen von Marktmechanismen im Realsozialismus genutzt worden ist, würden aber sagen, dass es an Marx vorbeigeht, weil beim Realsozialismus nicht von vergesellschafteten Produktionsmitteln gesprochen werden kann. Genau, und damit sind wir eigentlich erstmal durch und würden in die Diskussion übergehen. Erstmal wollten wir euch fragen, ob ihr irgendwie so Inhalts- oder Verständnisfragen habt, bevor wir die Diskussion starten. Okay, wir starten mal die Diskussion, würde ich sagen. Nur weil weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir keine Fragerunde machen wollen, sondern eine Diskussionsrunde, heißt das nicht, dass ihr keine Fragen stellen wollt. Was hindert mich daran, mit Arbeitszeit zu spekulieren? Also ihr seid alle so angeregt darauf zu antworten. Ne? Ich hätte noch mal ein kurzes Beispiel machen. Ich weiß nicht genau, was ihr jetzt im Arbeitszeit spekulieren. Also, ich habe jetzt ein paar Schuhe produziert, das ist irgendwie 4 Arbeitsstunden wert. Das heißt, ich habe, oder anders gesagt, ist nicht Geld irgendwie auch nur ein Anrecht auf Konsum? Das stand nämlich auf der Folie drauf. Also diese Arbeitsstunden geben ein Anrecht auf Konsum. Und was ist Geld denn anderes als ein Anrecht auf Konsum? Oder jetzt nochmal das Beispiel, also 4 Stunden braucht man, um einen Schuh zu produzieren. Jetzt habe ich ein paar Schuhe, die sind irgendwie 4 Stunden wert. Was auch immer das sein mag. Kann man die jetzt tauschen? Diese 4 Arbeitsstunden. Und da für etwas eintauschen, was gerade nur 3 Arbeitsstunden wert ist, sondern hat man einen Wertgewinn. Und hat spekuliert. Und hat, ja, gehandelt. Mhm. Ich habe hier eine Meldung gesehen, hier und hier hat auch irgendwie was gezuckt. Okay. Ja, also wenn deine Meldung wegfällt, das kannst du. Eine Frage. Also die ja, bitte. Ist an die Personen gebunden, die zirkulieren. Ich hieß auch ein Marx-Zitat-Programm. Also du hättest dann zum Beispiel eine 8 Kreditkarte auf der Festplatte, die du verarbeitet hast, und dann kannst du dann in den Laden gehen und dir Sachen kaufen, die so und so viel Arbeitszeit erfordern. Aber du kannst die nicht weitergeben, es ist kein Bargeld oder du kannst nicht jemanden überweisen oder so. Und damit sind nur die Arbeitsstunden hier, die auch hier gehören. Du kannst sie nicht verleihen, damit du Zinsen dafür bekommen willst. Herkömmliche Kapital nicht. Und da habe ich keine Spekulation mehr. Okay, ja. Ist es dann auch so zu verstehen, dass man erstmal mit einem riesen Dispo startet auf der Kreditkarte, weil man im ersten Teil des Lebens nur konsumiert und nur zu produzieren? Also genau, obwohl das ist gemein eigentlich, ne, wenn ich einen Dings habe. Nee, also die Idee war ja, dass es sozusagen diese allgemeine gesellschaftliche Arbeit gibt, die von allen Arbeitsfähigen getragen wird. Und das zählt auf jeden Fall sowas wie Erziehung, Bildung etc. rein. Aber ich würde sagen, klar, es ist auf jeden Fall schwierig. Es muss natürlich politische Entscheidungen darüber geben, wie, dass jemand, wenn jetzt einfach mal jemand Bock, einfach ein paar Jahre keinen Bock zu arbeiten, soll er das auch machen dürfen. Und das sind politische Entscheidungen, die diesem Konzept halt gar nicht angesprochen werden. Aber genau, ich würde dann sagen, also nee, du brauchst keinen Dispo, sondern die Gesellschaft, alle Arbeitsfähigen produzieren das schon für dich mit. Vielleicht steht das da nicht drin, aber ich wollte nochmal fragen, weil es lässt mich jetzt noch so ein bisschen Fragen zurück, wie das jetzt alles vermittelt werden soll. Also wie jetzt die einzelnen Betriebe und so. Also okay, man weiß dann irgendwie, was ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit und dann weiß man irgendwie auch, was man hat und wer wie viel konsumieren kann, aber wie wird das sozusagen, wie wissen denn alle Bescheid oder wie, woher, also irgendwie ist mir jetzt, also weil die Zeit ist ja nicht die Vermittlung irgendwie. Es muss ja noch irgendwie geplant werden und wenn das halt nicht, nicht zentral passieren soll, wie passiert es dann? Aber vielleicht meintet ihr auch schon, dass es da, dass darüber nichts drinsteht. Ja. Wahrscheinlich würde eure soziale Kernfrage diesem Kommentar auch ein bisschen zustimmen, weil das ist halt ein bisschen die Krux auch, wenn man quasi die Theorien durchplant. Dass die Frage ist, okay, wie soll es vermittelt werden, wenn da kein zentraler Akteur irgendwie da ist, die sowas dann umsetzt. So. Und das ist quasi ein direkter Widerspruch zur Praxis, in der eigentlich alternative Formen des Produzierens ausprobiert werden sollen und dann beispielhaft sein sollen, sodass sich der Gedanke verbreitet. Und das führt aber tendenziell auch dazu, dass unterschiedliche Modelle durchaus parallel existieren könnten und es nicht das eine perfekte geben könnte, was halt quasi oft versucht wird, mit Theorie zu skizzieren. Achso, aber meins war nicht als Kommentar, sondern schon als Frage. Das war auch keine Kritik, oder? Ich glaube, du weißt schon. Ich habe nochmal eine Anschlussfrage an, ich glaube, an die erste oder zweite Frage. Auch wenn man das eigene Arbeitszeitkonto quasi nicht nutzen kann, um irgendwas zu tauschen, sondern nur wie produktiv zu werden, wie man als Bedürfnis braucht, wird man ja trotzdem das Problem haben, dass die Menschen vielleicht anfangen, sozusagen Ersatzwährungen zu schaffen. Also das Problem hat man ja ganz klassisch auch in so Krisensituationen und einem reglementierten Geldmarkt, also wo kein freier Kapital- und Geldverkehr zugelassen ist, zum Beispiel in Zeiten von Inflation, dass sich dann ganz schnell sozusagen die Menschen Ersatzwährungen suchen, zum Beispiel mit Zigaretten sozusagen versuchen, als Äquivalent allgemeines sozusagen Arbeitszeit und Werte von Produkten auszudrücken und genau das Problem zu umgehen, dass sie halt nicht tauschen können offiziell. Und das sehe ich so ein bisschen als Schwachpunkt an der Sache, weil dann braucht man auf jeden Fall wieder sowas wie eine monopolisierte Gewalt, die den Leuten verbieten, das zu tun. Und damit ist man so ein bisschen wieder bei der alten Scheiße so. Also irgendwie ein zentrales Organ, was irgendwie überwacht, dass die Leute halt eben nicht anfangen zu tauschen und sozusagen die Sachen zur Konsumtion verwenden. Also direkt dazu würde ich dann deine Meldung vorziehen, Frau Deiner. Ja, aber also wir reden ja hier eigentlich über eine Bedürfnisproduktion, also eine Produktion, die versucht, Bedürfnisse zu befriedigen. Und also wenn meine Bedürfnisse befriedigt sind, dann habe ich vielleicht gar nicht mehr irgendwann das Verlangen, quasi noch irgendeinen persönlichen Vorteil, zum Beispiel durch eine Spekulation zu bekommen, oder auch gar nicht die Notwendigkeit, keine Ahnung, mir eine Alternativwährung auszudenken, mit der ich dann irgendwelche Sachen kriegen kann. Weil ja die Bedürfnisse, die ich habe, irgendwie schon erfüllt werden. Also, nehmen wir doch optimal gedacht. Also mir fällt dann nur so ein historisches Beispiel ein. In der Zeit, als sich Kapitalismus durchgesetzt hat und es häufig eben kam, dass Leute, die irgendwie in den ersten Fabriken oder Manufakturen gearbeitet haben, relativ viel, also vergleichsweise viel dann Lohn bekommen haben und dann zum Teil nach einer halben Woche aufgehört haben zu arbeiten, weil sie halt die Sachen, die sie brauchten, die sie von ihrer vorherigen Bedarfsbefriedigungssubsistenzwirtschaft, wie auch immer, hatten, also nach einer halben Woche hatten sie quasi die Sachen zusammen und haben dann den Rest der Woche nicht mehr gearbeitet, weil sie dachten, ich habe ja alles, was ich brauche. Was dann dazu geführt hat, dass die Löhne runtergehen, damit sie die ganze Woche arbeiten. Also da ist halt dieses, ich habe eigentlich alles, was ich brauche und mehr brauche ich nicht und deswegen bin ich jetzt erstmal zufrieden. Das ist halt so ein Gedanke, der, glaube ich, verloren gegangen ist im Kapitalismus, weil man, oder wir alle gewohnt sind, irgendwie immer mehr haben zu wollen und noch weitere Sachen brauchen. Also vielleicht kann man diesen Reflex auch wieder abtrainieren. Vielleicht ist der dann so, vielleicht braucht man den nicht. Steht deine Meldung noch? Meine? Ja. Ich hätte eine Frage, wenn die aus dem Publikum niemand beantworten will, würde ich euch tatsächlich bitten, dass ihr die beantwortet. Und zwar folgendes, ihr habt gesagt, das, was ihr vor allem, oder einer der Punkte, die ihr vor allem daran diskutabel findet an diesem Konzept, ist der Punkt der Reziprozität. Und also sozusagen die Kopplung des Konsums an die Beteiligung an der Produktion, und zwar in Form dieser Zeitäquivalenten. Und das, was ich mich da frage, ist, wenn man das in Frage stellt, was bleibt denn von dem ganzen Konzept noch übrig? Also die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, das hat man ja schon mal gehört. Das ist ja erstmal ein sehr abstraktes Konzept, dem wahrscheinlich viele hier zustimmen würden. Die Ermittlung der Bedürfnisse hat man auch schon mal von gehört, stimmen wahrscheinlich auch so viele Leute, die den Kapitalismus überwinden, zu. Aber das, was dieses Konzept spezifisch macht, ist ja sozusagen, dass man das, was Marx als objektive Tendenz im Kapitalismus beschreibt, diese abstrakte Arbeit, dass man das ganz bewusst macht und ganz bewusst errechnet. Und der einzige Zweck, den ich daran sehe, wäre ja, das genau gegen Konsumberechtigungen auszutauschen. Und Genau. Und wenn das weg ist, dann fällt ja sozusagen rückwirkend, wenn ich jetzt nicht was falsch verstanden habe, die Notwendigkeit raus, überhaupt diese Arbeitszeiten zu berechnen. Ich habe das so verstanden, dass der Zweck mit fortschreitender Produktivkraftentwicklung der wäre, dass immer mehr allgemeingesellschaftliche Arbeit in der Form erzeugt wird, dass die Leute halt konsumieren, ohne das gegen ein Äquivalent tauschen zu müssen. Und das würde voraussetzen, dass die Arbeitszeitrechnung mit vermutlich einer immer weiter steigenden maschinellen Produktion immer weiter reduziert wird, sodass immer weniger gearbeitet werden muss und immer mehr Bedürfnisse dadurch befriedigt werden. Also ich glaube, das Problem war dieses Äquivalenzprinzip. Ich muss genauso viel arbeiten oder Arbeit reingeben, wie ich mir dann ein Produkt rausnehme. Und eigentlich wäre die Idee dahinter, alle nehmen nach ihren Bedürfnissen, setzt aber eine unglaubliche Produktivkraftentwicklung voraus. Also du streichst damit noch nicht das ganze Konzept durch, nur weil du das Äquivalenzprinzip kritisierst. Ja. Also ich würde auch sagen, vielleicht haben wir es nicht klar genug gemacht, aber das... Konzept ist nicht reduzierbar auf dieses Äquivalenzprinzip. Also, wie gesagt, diese Gesellschaft hat eine durchschnittliche Reproduktionszeit, hat zwei Dimensionen. Die erste ist einfach, dass diese Berechnung der Zeit, die für verschiedene Produkte notwendig ist, einfach ein notwendiges Element einer Planung, planmäßigen Produktion ist. Unabhängig davon, ob du jetzt so und so viel gearbeitet hast und dann so und so viel gesellschaftliches Produkt kriegst. Stellen wir uns jetzt mal so einen Nicht-Rezeptoren-Kommunismus vor, in dem einfach jeder so viel Bedürfnis befriedigen darf, wie er Bock hat, dann wäre es ja trotzdem, wir haben einmal gesagt, Ex-Ante-Produktion. Müsste abgefragt werden, was wollt ihr denn alle? Dann sind diese Bedürfnisse klar. Dann muss eine Gesellschaft irgendwie gucken, wie sie jetzt Produktion organisiert. Und dafür muss sie wissen, wie viel Zeit für verschiedene Produkte aufgebracht werden muss, um dann auch Arbeit verteilen zu können. Also es ist einfach nur ein notwendiges Element einer planmäßigen Produktion. Und das ist diese Dimension, die wir richtig finden an dem Konzept. Und die resultiert auch aus dieser Kritik von dieser bürgerlichen Kritik. Kann man vielleicht auch nochmal weiter kritisieren. Aber es ist nicht gekoppelt an dieses Reziprozitätsprinzip. Und das ist auf jeden Fall total diskutabel und kann man sagen, es ist auch ein Kapitalismus und etc. Aber ja. Fühlst du so, als wäre deine Frage beantwortet worden? Okay, weil dann würde ich nochmal zu deiner Frage kommen, weil ich die eigentlich auch ganz interessant finde. Gab es dazu noch Meldungen? Nein, dazu nicht. Okay. Oder willst du sie vielleicht kurz wiederholen, weil ich die auch eigentlich ganz gut fand, deine Frage? Jetzt gerade Kapitalismus ist ja. Wird es halt so über die Warenform oder den Wert halt vermittelt sozusagen, oder also über den Markt dann, wer was kriegt und so. Und ich habe mich jetzt nur gefragt, also die Zeit ist ja das Problem, aber wie sozusagen, wie das sozusagen dezentral halt, also das steht, es war ja halt dann nicht, also wenn ich es nicht verstanden habe, dann zentral einer sagen, ja, ihr produziert, also wir brauchen das und das und das und ihr produziert das und so und so viel, also nicht so DDR-mäßig, sondern halt irgendwie dezentral. Und wie da die Kommunikation oder wie das überhaupt erhoben wird und wer es dann alles verteilt und so. Also eigentlich, das ist meine Frage nur, ob man das noch konkreter fassen kann oder ob wir dann zu gut. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Geht es dir darum, wie man quasi den Zeitbedarf für ein Produkt insgesamt ermittelt? Oder geht es dir darum, wie man den Bedarf an einem Produkt ermittelt? Also wie man quasi entscheidet, was produziert werden soll? Ich glaube, ich habe die Frage verstanden, aber... Dann mach du. Ja, das ist auch das, also auf jeden Fall eine berechtigte Frage und das wird von denen einfach auch zu wenig besprochen. Also sie sagen halt, wie gesagt, es gibt diese allgemeine gesellschaftliche Buchhaltung, da sind so auch diese autonomen Betriebe, geben halt nur Informationen dahin. Diese allgemeine gesellschaftliche Buchhaltung hat ja, wie Sie sagen, eigentlich keine Macht. Aber dann stellt sich die Frage, okay, aber wie dann irgendwelche Produktionspläne machen und wie diese Autonomien vermitteln mit so einer Zentralisation. Da sagen Sie halt überhaupt nichts dazu und das ist total auch problematisch. Also wenn es dann eine Frage ist, ungefähr, ne? Also das ist auch ein total wichtiger Punkt und der wird von denen auf jeden Fall nicht hinreichend gesprochen, würde ich sagen. Von den Meldungen, die es jetzt gibt, welche davon gehören jetzt noch thematisch hier dazu? Dann würde ich erst das annehmen und danach hab ich eine Meldung. Also ich habe jetzt zwei Meldungen. Hier vorne, hier. Okay, ja. Ja, als du die Frage konkretisiert hast, war es ja schon so, also ich habe das schon so verstanden, dass die allgemeine oder zentrale Buchhaltung eben genau das Zentrale ist, was halt, also ich würde nicht denken, dass es eine Form von dezentraler Organisation ist oder so. Wir können das vielleicht eher in so eine zentrale DDR-Richtung oder so denken. Also das ist vielleicht ein blödes, realsozialistisches Beispiel, aber es ist, also so hört es sich für mich schon an, dass es halt eine zentrale Verwaltung geben muss, die halt dann politisch nicht besprochen wird. Ein Algorithmus. Das kann ja auch ein PC-Programm sein bei der kompletten Vernetzung, die im Prinzip sagt, auch der Kühlschrank ist leer, du hast das und das immer gebraucht und gibt das weiter an eine zentrale Datei, die dann den Hinweis an die Produzenten gibt und sagt, Leute, vielleicht ist das so. Also das kann man sich ja auch vorstellen in einem so rasant wachsenden Zeitalter, wie das funktioniert. Ich würde ganz gern irgendwie beim Melden bleiben. Du ganz außen? Eigentlich ist das, was mein Vorredner gesagt hat, dass sozusagen über Computerprogramme im Internet gelöst werden könnte, wo man sozusagen die Wünsche, die man selbst hat, die Bedürfnisse eintippt und dann hat man sozusagen eine Anzahl von Stunden, die man dafür arbeiten muss oder andersrum. Und man so viele Stunden arbeiten kann, dass man das dafür bekommt. Mhm. Ohne zentrale Organisation. Mhm. Eure Meldung, Freunde? Ja, also das, was jetzt bei den letzten Beiträgen herausfällt, ist ja die Beziehung der Betriebe untereinander. Also darüber habt ihr jetzt ja nichts gesagt, ihr habt jetzt ja nur den Part besprochen, wie es zu den individuellen sozusagen Endkonsumenten eben kommt. Und ich meine, dass es in dem Buch schon ziemlich deutlich angesprochen wird, ohne dass es ausgeführt wird, dass mit der Vergleichung der Produktion auch eine Kooperation zwischen den Betrieben, sowohl sozusagen der horizontalen Achse, also der Betriebe eines Sektors, als halt auch der vertikalen Achse, also der Vermittlung sozusagen zwischen den Betrieben und den Zulieferer- und sozusagen Abnehmerbetrieben aufgebaut werden sollte. Und ich denke, das wäre schon der Weg, den man vielleicht verfolgen sollte, also jetzt theoretisch oder analytisch verfolgen sollte, dass es nicht so sehr darum geht zu sagen, okay, alle Betriebe sozusagen haben einen gewissen Arbeitszeit-Input und einen gewissen Arbeitszeit-Output. Am Ende holen sich alle aus sozusagen so einem Arbeitskraft, oder nicht aus einem Arbeitskraft, sondern aus einem Pool an Produkten sozusagen äquivalent der Arbeitszeit, die sie sozusagen als Output hatten, sondern man müsste sich es wahrscheinlich schon so vorstellen, dass die Betriebe, also anknüpfen an das, was eben heute auch schon der Fall ist, mit den Zulieferern direkte Beziehungen haben und sagen, hey, wir brauchen so und so viele Maschinen, die ihr hier produziert, die sollten übrigens noch die und die Änderungen vielleicht integrieren und mit den Betrieben auf der gleichen, also auf der horizontalen Ebene sich abzusprechen über Forschung und Produktverbesserung, Produktivität etc. und zu den Konsumenten hin eben nach der Linie, die ja heute auch schon entwickelt wird, zu sagen, okay, was haltet ihr eigentlich von den neuen Produkten? Die Konsumenten sagen ja, okay, das und das vielleicht wollen wir nicht. Das, was dann wieder zurückgeht, also dass man sich die Vermittlung jetzt nicht über irgendeine zentrale Instanz wie diese Buchhaltung vorstellt, sondern die Betriebe organisieren das untereinander und die Buchhaltung ist eigentlich nur sowas wie eine Zentrale, die diese Vorgänge buchhalterisch festhält, aber die entscheidet nicht, hierhin und dahin und dorthin gehen eben die Arbeitszeiten. Ich glaube, das ist wichtig und ich meine auch, dass Sie das in dem Buch schon auch in der Art ansprechen, wobei es halt nicht wirklich weiter oder zu Ende denken. Willst du noch was dazu sagen? Ja, nicht darf. Okay, weil ich glaube, du hast noch eine Meldung gehabt. Also jetzt zu dem Thema nur die Meldung, würde ich gerne abklappern. Okay, dann hast du dich schon ganz lange gemeldet. Ja. ich kann nicht so gut Deutsch sprechen, aber ich werde versuchen, trotzdem mein Bestes. Wir reden über Bedürfnisse, aber also mit Mathematik, mit Wirtschaft kenne ich mich nicht so gut aus, aber trotzdem habe ich ein paar Fragen dazu. Wir reden alle über Bedürfnisse, aber Bedürfnisse können relativ sein. Wenn wir mit den Leuten draußen sprechen, es gibt bestimmt viele Leute, die empfinden eine gewisse Bedürfnisse, drei Autos zu haben, jede Woche in den Shoppen zu gehen zum Beispiel. Das ist für die Leute, nicht für uns, aber für die Leute da, für viele Leute ein Bedürfnis. Dann, ich frage mich immer, ich werde jetzt davon ausgehen, dass dieser Vorschlag rein theoretisch perfekt ist. Okay? Wie können wir das umsetzen? Wie werden wir das erklären? Wie kann ich draußen gehen und jemand sagen, okay, wir werden jetzt etwas anders machen und jetzt gibt es nicht so viel mehr Geld, sondern einfach diese Stunde, habe ich nicht so gut verstanden, aber... Okay, und die Leute werden mich fragen, okay, aber kann ich noch am Wochenende shoppen gehen? Also wie können wir das tatsächlich umsetzen? Und wie können wir das machen, das ist eine Frage an euch alle, ohne eine zentrale Stadt, das, also das ist meine Meinung, ohne eine zentrale Stadt, dass die Bildung, weil für mich ist es wichtig, die Bildung, also die Leute neu gebildet werden, ohne eine zentrale Stadt, dass die Bildung kontrolliert und dass die Werte und die, sagen wir, die Moral einer Gesellschaft wieder steuert. Weil das ist, was jetzt passiert. Also diese Leute empfinden diese Bedürfnis, drei Autos zu haben, weil diese Leute so erzogen wurden. Verstehen wir meine Frage? Okay. Danke. Da ist eine Meldung. Brauchen diese drei Leute, die drei Autos haben wollen, müssen erstmal so viel arbeiten, dass sie auch Arbeitskraft in das System stecken, dass sie unmöglich drei Autos zu haben. Und wenn die Arbeitskraft nicht zusammen, Arbeitszeit nicht zusammenbekommen, wird es ihnen schwerfallen, sich eine Autos zu kaufen oder sich noch vieles andere. Ja, klar. Aber auch dazu müssen wir auch berücksichtigen, dass wir müssen auch die Leute klären, dass sogar wenn sie 12 Stunden am Tag arbeiten, weil sie sich diese drei Autos leisten wollen. Okay? Wir sollen diese Leute klären, dass meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, drei Autos zu haben in einer Familie von zum Beispiel drei Mitgliedern, das ist nicht nachhaltig. Aber wir reden ja auch über Kommunismus und nicht Ökologie. Wir lösen nicht alle Probleme gleichzeitig, nur erstmal wieder ausbauen. Okay, gut. Ich habe ein paar Leuten zugenickt, weil ich so getan habe, als hätte ich mir ihre Meldung gemerkt, aber ich habe es vergessen. Also wenn ich euch zugenickt habe, ich habe es vergessen, ihr könnt euch ruhig nochmal melden. Ja. Genau du. Ja. Ich habe nochmal so eine Verständnisfrage in Bezug auf so die Berechnung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit zur Errechnung von einer Produktion von so einem von so einer Sache, weil da ja sozusagen diese Tabelle da aufgeworfen wurde und dann kommen da irgendwie Maschinen auch noch so mit rein und irgendwie Reparatur und Wartung und Rohstoffe und so der Aspekt jetzt bei der Zeit war, wo ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, okay, wie ist das eigentlich mit so den technischen Qualifikationen, also man muss ja irgendwie auch Fähigkeiten haben, um überhaupt so manche Sachen zu produzieren, das ist ja gar nicht mal so einfach über so ein paar Schuhe, sondern wenn es jetzt um irgendwelche krasseren Sachen oder so geht. Und dass man dann sozusagen nicht mehr quantifizieren kann, wie viel Bildung oder Lernen oder technische Qualifikation dafür notwendig ist im gesellschaftlichen Durchschnitt oder dass das zumindest nicht so möglich ist, weil man solche Lernerfolge nicht standardisieren kann und einfach Leute manchmal länger brauchen, manchmal weniger Zeit dafür benötigen, um das dann zu checken und sozusagen diese technischen Qualifikationen, diese Bildungsanforderungen für die Produktion, weil das ja auch sozusagen Zeit ist, die notwendig ist, um überhaupt in der Lage zu sein, ein Produkt herzustellen, in dieser gesellschaftlichen Rechnung mir irgendwie unklar geblieben ist. Mhm. Das vielleicht um das zur Diskussion zu stellen. Dann wollen wir die doch einfach kurz sammeln, weil ich glaube, ich habe auch eine Antwort dazu. dazu? Ja, also meine Frage wäre jetzt halt gewesen, das ist ja jetzt auch ein Buch, was schon ein bisschen älter ist. Und jetzt haben wir ja heutzutage eine globalisierte Welt, wo zum Teil ganz anders produziert wird, als konsumiert wird. Und wo gar nicht mehr so richtig klar ist, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Und wo auch ganz verschiedene politische Systeme miteinander interagieren. Wie kann man denn das auf heute beziehen? Weiß ich jetzt nicht. Meine Frage war, dass auch eben ich vielleicht sagen möchte, dass zum Beispiel eine Stunde mit kleinen Kindern arbeiten ganz anders bewertet worden muss als eine Stunde Holz hacken oder so. Ich meine, das kann man gar, glaube ich, nicht so gleich ziehen. Jetzt zu der ersten und der dritten Frage würde ich was sagen. So wie ich das verstanden habe, gibt es halt so eine kollektive Verantwortung dafür, dass du halt weiterkommst. Und damit du diesen Fortschritt hast, musst du natürlich auch irgendwie so diese Ausbildung garantieren. Und dann hast du quasi als Arbeiter oder als Arbeiterin, übernimmst du die Verantwortung für die Leute, die halt zur Schule gehen, die studieren, die sich irgendwie darin ausbilden lassen und die halt gelehrt werden, irgendwie irgendwas zu lernen. Weißt du, die jetzt irgendwie Maschinenbau studieren oder jetzt Pädagogik studieren zum Beispiel. Das wird, glaube ich, auch nicht so konkret erwähnt. Ich habe es zum Beispiel nicht ganz gelesen, aber wir hatten dann in unserem Arbeitskreis den Gedanken irgendwie so weit gesponnen, dass wir halt gesagt haben, es gibt halt erstmal so keinen Unterschied zwischen den Arbeiten. Also Kindergärtnerinnen sind genauso viel wert und produzieren genauso viel Arbeitszeit wie Holzhackerinnen zum Beispiel, dass da halt kein Unterschied gemacht wird. Und dann gibt es halt nicht mehr gute Jobs, wie zum Beispiel Ärztinnen oder Anwältinnen oder so, und schlechte Jobs wie, weiß ich nicht, Reinigungskraft, das löst sich auf. Und zu der zweiten Frage, also der Frage in der Mitte, kann ich gerade nichts sagen. Aber was ist jetzt mit Jobs wie Toilettenputzen und Musik machen? Soll da auch die gleiche Stundenzeit irgendwie gleich gewertet werden? Weil es gibt ja schon Arbeit, die unangenehmer ist. Wo war noch eine Leitung? Ja. Wie bitte? Ich habe den Überblick verloren, Leute. Mach du mal einfach von deinem Kater. Ja, mach einfach. Ich wollte nur eigentlich direkt darauf, also es geht ja schon um notwendige Arbeit, gesellschaftlich notwendige Arbeit. Also Musik machen ist, glaube ich, da ist schon, also der Bereich der Selbstverwirklichung ist ja dann auch weitaus größer. Also, wenn es klappt. Ja. Ihr zwei? Also ich glaube, man muss bei der Bildungsfrage halt versuchen, die Bildung halt auch als Arbeit zu verstehen. Also ich meine, es ist halt ein Teil der Wissensproduktion, die am Ende notwendig ist, um ein Produkt herzustellen. Und dann rechnet man halt die Zeit, die man in die Schule halt geht, einfach mit ein. Also es ist dann quasi Arbeitszeit. Dann ist zur Schule gehen halt Arbeit, zur Universität gehen und sich irgendeinen Job irgendwie beibringen zu lassen, ist halt Arbeitszeit. Und damit hat man nicht das Problem in der Rechnung sozusagen zu unterstellen, die einen wirklich irgendwas unproduktiv machen. Also. Dazu, ich glaube, da wird gesagt, dass zum Beispiel der eine viel mehr Zeit braucht und dann bist du länger als der andere. Das kann man nicht auch so gleich ziehen, weil es zum Beispiel individuelle Unterschiede gibt. Und das würde ich auch sagen, wenn ich glaube, man kann nicht ganz viele Jobs gleich ziehen, weil zum Beispiel, wenn man ein Lehrer ist und zum Beispiel in Geschichte und da viel über Wissen will, muss man auch in deiner eigenen Freizeit sehr viel überlesen, und das macht ist auch ein bisschen Spaß, aber das muss man auch machen, um ein guter Lehrer zu sein. Und wie bestimmt man dann, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist, zum Beispiel? Ja, direkt dazu, also wenn jetzt irgendwie ein Geschichtslehrer oder eine Geschichtslehrerin sich halt noch in ihrer Freizeit quasi Arbeit aneignen muss oder Wissen aneignen muss, die irgendwie nicht bezahlt wird, das kann man halt auf meiner Meinung nach auf viele andere Jobs halt auch übertragen. So die Person, die halt Holz hacken geht, muss halt ihre Freizeit damit verbringen, irgendwie sich auszukurieren und sich körperlich irgendwie zu erholen und keine Ahnung, mit Muskelkater irgendwie umzugehen. Und ich glaube, das gibt es halt in allen Berufen und in allen Jobs, wo du machst, musst irgendwie, geht ein Teil deiner Freizeit, die vielleicht irgendwie in diesem System der Berechnung nicht berücksichtigt wird, geht halt trotzdem drauf. Du und dann du im Dunkelrot. Ja, ich weiß nicht, also es passt halt nur so halb irgendwie zu allen Sachen, die jetzt angesprochen wurden. Aber ich meine, eine der Sachen, die vorhin beispielsweise hier unten angesprochen wurde, war ja beispielsweise, ein blinder Fleck bleibt die Reproduktionsarbeit, ne? Zählt die dann genauso rein? Und keine Ahnung, müsste man drüber verhandeln. Genau, aber was ich so als vielleicht so ein zentralen Widerspruch eigentlich zu der Theorie vielleicht anführen würde, wäre halt zu sagen, dass halt, also gerade eigentlich halt die Angleichung des Planers ja eines der Elemente war, die den real existierenden Sozialismus halt sowjetischer Natur und also diesen produktivistischen Kapitalismus in seiner Zeit halt also sehr, sehr äquivalent gemacht hat. Ne? Also quasi der Despotismus war das der gleiche, alle waren in der Massenarbeit beschäftigt an den Fließbändern, es gab eine patriarchale, also Aufteilung von Arbeit. So. Und ich glaube halt, also an diesem wesentlichen Aspekt haben sie selbst in dieser Zeit, in der sie das da ja geschrieben haben, so, sozusagen halt überhaupt keine Lösung. So. Und vor allem wurde die Perspektive also angesprochen, eigentlich im Grunde halt, dass es nochmal quasi historisch auch eingeordnet werden muss und so. Da gibt es halt viel zu thematisieren. Ne? Ich meine halt, also weiß ich nicht, die notwendige Arbeit in der Produktion beispielsweise wird ja immer geringer, so, aber halt gerade, weil wir halt bestimmte Gebrauchswert, also Entwicklungen in diesem Kapitalismus haben und also dann ist die Frage, kann man das halt quasi äquivalent organisieren oder kommt dann dabei trotzdem eine Gesellschaft drauf, wo alle mehr arbeiten und viel weniger konsumieren können? Also solche Fragestellungen, also können damit einfach schlichtweg gerade halt nicht beantwortet werden und deswegen habe ich das Gefühl so, ne, also dass quasi eigentlich gar nicht so viel drin steckt, das uns jetzt irgendwie den Weg weisen kann. Also ich würde was zu dem davor sagen, und zwar für mich ist diese Wertung der Arbeit auf, also immer an die Frage gekoppelt, aus welcher Motivation heraus ich diese Arbeit tue. Also wenn ich jetzt nur daran gemessen werde, dass ich eine Stunde gearbeitet habe, welche Motivation habe ich dann, einen gewissen Beruf auszuüben? Beispiel, würden dann nicht alle Menschen sagen, okay, ich arbeite jetzt eine Stunde und dafür kann ich eine Stunde konsumieren, aber ich will jetzt nicht mehr meinen Minenarbeiterjob sozusagen haben und jeden Tag fast in den Tod gehen für die Gesellschaft, aber ich werde halt nur nach dieser einen Arbeitsstunde so trotzdem sozusagen gewertet. Deshalb würde ich mir da die Frage stellen, ja, wir müssen Motivation schaffen sozusagen, dass gesellschaftliche Arbeiten, die halt in die Gesellschaft weiterbringen, aber manchmal auch schwer zu tun sind, dass gewisse Leute sich halt genau motivieren können, auch diese Sachen zu machen. Also dass man sozusagen selbst sagt, okay, ja, ich könnte jetzt sozusagen, weil niemand das anders machen will, nehme ich jetzt nochmal dieses blöde Beispiel von der Mine, ich gehe jetzt 2 Jahre dort arbeiten und dann wechsle ich mich mit jemandem ab, ich habe eine Motivation, das zu tun. Und also nicht die Motivation dieser Stunde Arbeit für eine Stunde Konsum, sondern eine gesamtgesellschaftliche Motivation, arbeiten zu gehen, um die Gesellschaft halt voranzubringen. Und dass man darüber halt viel mehr organisieren kann im Endeffekt, dass halt sich Leute verantwortlich fühlen, dass Leute gesellschaftlich halt denken und nicht irgendwie wieder nur an ihrem eigenen Stundenkonto jetzt sozusagen basteln. Genau. Ja, ich würde irgendwie schon sagen, also für mich ist es, glaube ich, schon wichtig, also es ist jetzt eine individuelle Sache, so, aber wenn wir so kommunistische Strukturen hätten, würde ich im Rat Beudnitz irgendwas, keine Ahnung, dafür stimmen, dass wir halt uns immer weiter von der Arbeit entfernen, weil ich am liebsten dann möglichst wenig arbeiten würde. Das heißt halt für Produktivkraftentwicklung sozusagen stimmen. Also um deine Frage zu. Also, ja, cool, genau, und deine Frage zählt ja ein bisschen in diese Richtung, nur mit den schweren Arbeiten. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. So. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie, ich finde trotzdem können wir uns das beibehalten, dass irgendwie Arbeit scheiße ist. Also würde ich auf jeden Fall gerne machen. Trotzdem ist es irgendwie notwendig. Und Genau, zu diesen schwierigen Jobs und so, das ist auf jeden Fall ein voll wichtiger Punkt. Da gibt es zum Beispiel, halt, das haben wir, wollen wir auch nochmal ansprechen, da gibt es dieses Buch Carrefour, der redet zum Beispiel auch dazu Konzepte, wie man so das organisiert oder Ideen dafür, wie man organisiert, dass irgendwie so das so ausgewogene Arbeitsbündel gibt, sagt er. Das ist halt das schlechte Arbeiten anders gewertet sind, also Arbeiten, die niemand machen will, anders gewertet sind. Zum Beispiel so, wenn es halt einen Job gibt, den keiner Bock hat und es macht, den, dass ich dann irgendwie dafür entschädigt werde oder so. Ne? Also der hat sich da schon, darum die ist auch sich zu wenig zu Gedanken gemacht, auf jeden Fall würde ich das sagen. Hat sich auch eine Meldung? Genau. Also ich fand es sehr, ich finde es wichtig, dass du den Punkt der Motivation ansprichst. Was ich an dieser Diskussion über welche Arbeit ist relevant schwierig finde, ist, dass es Leute sehr klar wieder in der Ecke kategorisiert. Also dass ich, mir persönlich ist es, für mich gehört zu einem kollektiven Denken, dass man sich gegenseitig auch empowert und auch Skills shared, also dass zum Beispiel, vielleicht bin ich Kleinkindererzieherin, aber ich hätte auch voll Bock, Holz zu hacken und hätte auch Bock, oder mir ist es wichtig, Zeit zu haben, dass wir uns das gegenseitig zeigen können und uns da auch irgendwie bestärken können gegenseitig so. Und das finde ich halt, also danke für den Vortrag, ich fand es sehr spannend und ich möchte auch trotzdem sagen, dass ich für mich persönlich, oder weil ich diese Gedanke vom kollektiven Denken angesprochen wurde, ich total wichtig finde, dass eine viel breitere Auseinandersetzung mit Herrschaftsstrukturen stattfindet. Ihr habt das auch schon erwähnt, also betont, dass es eben sich hauptsächlich auf diesen Wirtschaftsaspekt oder auf den Produktionsaspekt konzentriert. Für mich persönlich ist jetzt, ich weiß nicht, ich kann mir ein kollektives Handeln und Denken nicht vorstellen, wenn solche Strukturen wie Sexismus, Rassismus und weitere Diskriminierungsformen nicht auch wirklich als wichtig, also nee, als wichtig, als doch, nicht als wichtig, falsch, nicht als nicht angesprochen werden einfach. Also funktioniert, weil ich glaube, sowas reproduziert sich halt auch immer wieder, auch in einer neuen Wirtschaftsform oder in einer neuen Wirtschaftsform so. Ich würde dir da auf jeden Fall total zustimmen und das ist halt auch irgendwie so mein Problem an so vielen verschiedenen Planungsstrategien, die ich jetzt zum Beispiel zum Kommunismus gelesen habe, dass es einfach mit so einem paradiesischen Zustand gleichgesetzt wird, wo halt so Mechanismen wie Sexismus und Rassismus zum Beispiel einfach so komplett wegfallen. Aber es wird halt meiner Meinung nach irgendwie nicht so sein. Und meiner Meinung nach kriegt man halt nicht nur kollektiv und individuell, sondern auch individuell halt irgendwie so seinen Teil dazu, dass man dann halt im Kommunismus, in diesem Zustand, die man halt hier ranschreibt, dauernd daran arbeitet und sich halt auch dauernd weiterbildet, damit man halt quasi nicht wieder diesen Salto rückwärts macht. Also absolute Zustimmung von mir da zu dir auf jeden Fall. Wo war ich, glaube ich, noch gar nicht? Ich habe noch eine Frage zu dem Schuhbeispiel. Wir haben ja eine Arbeitsbindung drauf, sozusagen, was ist nicht eine Stunde, die andere braucht eine halbe Stunde, das ist völlig okay und cool. Ist das nicht eine gute Basis für Ausbeutung? Das heißt im Grunde, dass ich, wenn ich als Arbeiter in der Fabrik sitze, ich einfach sage, naja, ich brauche ja drei Stunden für meine Schuhe und dass mein Nachbar sich abrackert und die in einer Stunde schafft, das ist ja total gut für ihn. Und trotzdem können wir beides gleich dann am Ende einkaufen. Und wenn ich meinen Nachbar auch noch überzeuge, dass wir in der Zeit lieber irgendwie Skat spielen, und dann halt in drei Stunden jeweils ein paar Schuhe rausgeben, das ist ja okay in diesem System. Das ist ja kein Minimum und es steht auch keiner mit der Peitsche hinter mir. Und kann ich dann in dieser Arbeitszeit total viel einkaufen gehen? Willst du was dazu sagen? Ja, also das ist zwar jetzt nicht der erste Beitrag zu dem Thema mit dem Aufrechnen und wie werden verschiedene Arbeiten bewertet. Also ich tendiere, glaube ich, eigentlich auch dazu, dass das, um es wirklich, weiß ich nicht, nach meinem Verständnis kommunistisch zu machen, dass es, also dass dieses Geben und Nehmen quasi voneinander entkoppelt wird und nicht eben wieder aufeinander irgendwie angerechnet werden kann. Weil ich glaube, diese Mathematik, die wir jetzt ja auch hatten, mit, okay, hier drei Stunden Arbeit, drei Stunden Konsum und das geht dann wirklich auf, dass Ich glaube, dass das eine Scheinsicherheit oder eine Scheinexaktheit ist, die es so gesellschaftlich nicht so richtig gibt. Bedenkt man, dass Menschen alle unterschiedlich sind, dass Tätigkeiten alle unterschiedlich sind, dass einzelne Menschen Tätigkeiten unterschiedlich gut, schnell, mit mehr oder weniger Begeisterung, wie auch immer, machen wollen und können. Und der nächste Gedanke ist mir gerade nicht frei. Dann lasse ich das erstmal. Dann würde ich einfach ja, also hier ein Punkt für mich aufgrund der Satz. Löst es die Frage der Ausbeutung. Also ich denke nämlich auch, dass das eine zentrale Frage ist und ich würde sagen, dass das System, was beschrieben wird, oder wie ich verstanden habe, eigentlich die Frage der Ausbeutung nicht löst. Also für mich wird eigentlich nur der individuelle Ausbeuter durch eine gesellschaftliche Ausbeutung ersetzt. Was aber nicht so schlimm ist, denke ich, weil für den Übergang ist das erstmal völlig okay, weil ich denke, wir haben halt auch ein bisschen anarchistisch gedacht. Und da geht es halt oft darum, sozusagen diesen Widerspruch zwischen politischer und wirtschaftlicher Sphäre zu überwinden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie zu der politischen Sphäre nicht allzu viel geschrieben haben. Siehst du denn, dass sich eine solche Mehrheit aneignet und dann ausbeutet? Wie würde ich da die Ausbeutung deiner Meinung nach? Willst du das vielleicht mal ein bisschen lauter nochmal wiederholen? Oder warum? Du hast dich gar nicht gemeldet. ja, du hast dich gemeldet. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also ich finde die Frage auch sehr... Ja, aber es ist nicht fair. Ja, das hätte ich einmal gesagt. Aber willst du dich jetzt hinsetzen und bewerten, was wichtig ist und was nicht wichtig ist? Okay, siehst du? Ja, also ich wollte eigentlich auch den gleichen Punkt, also einmal noch dem, naja, wir sind ja alle verschieden und irgendwie bringt uns das jetzt doch wieder in die Sowjetunion. Also ich glaube, also erstmal halte ich das vielleicht schon einen guten, also gut, das mal durchzudenken, einfach, weil, also ich glaube, dahinter steckt halt der Grundgedanke, dass das halt nicht mehr konsumiert werden kann, als produziert wird. Also und das ist sozusagen, wenn halt eine Produktion irgendwie gesellschaftlich, also wir können halt irgendwie nicht individuell sozusagen unsere Bedürfnisbefriedigung befriedigen, sondern es ist halt sozusagen eine hochkomplexe gesellschaftliche Angelegenheit, also muss es irgendwie koordiniert werden. Das ist eigentlich alles, was da dahinter steckt. Und die Koordination läuft halt über Arbeit, weil die halt verausgabt werden muss. Und genau zu diesem, dass man dann ja irgendwie eine Zeit spekulieren und noch irgendeinen Zettel tauschen gegen einen anderen Zettel und Skat spielen. Also ich glaube, das ist so, das denkt, glaube ich, noch zu Kapitalismus. Man nennt nämlich den Teil dieses Privateigentum, was ja dann eben gerade aufgesehen ist. Also erstmal ist es ja dann, aber das kann ich irgendwie nicht so sagen, aber ich glaube irgendwie, also wenn es nicht darum geht, so nach Fakten Reichtum anzuhäufen, wieso soll ich denn irgendwie mit irgendwas spekulieren oder so? Also wenn halt eh alles gemeinsam verwaltet wird und also die Produktion einsehbar ist, für jeden verstehbar ist, also wenn also warum soll ich das? Ja, natürlich. Schweren Herzens aus Zeitgründen müssen wir auch aus diesem Weiterbringen gerade so ein bisschen zu Ende bringen machen. Also ich würde jetzt noch die letzten Meldungen zu dem Thema irgendwie auf jeden Fall dran nehmen, aber dann können wir leider einfach nicht, weil wir diesen Raum um Punkt 9 abgeben müssen, nichts weiter irgendwie aufmachen. Ich finde das nochmal ein paar spannende Beispiele und Fragen am Ende, weil so der Charakter der Arbeit oder so da angesprochen wird für mich. Und es ist ja irgendwie, also für mich nicht darum gehen kann, so ein neues Heldentum der Arbeit irgendwie zu etablieren und dann so das gegenseitig anfeuert und mehr produziert und dann noch am Ende sich selbst vielleicht besser ausbeutet oder so, als vielleicht kapitalistischen Produktionsweise oder so, für die Gesellschaft dann. Sondern dass es da irgendwie auch ja, ein Umdenken geben könnte, hin zu einem, auch einer müßiggängerischen Arbeit oder so. Ne? Und da muss es irgendwie gewährleistet sein, dass wir dann trotzdem alle Leute befriedigt sind. Das ist halt die Frage, ob das funktioniert und wie. Aber noch. Ja, Leute, cool, dass ihr da wart. Cool, dass ihr mit uns diskutiert habt und dass ihr auch irgendwie noch so mega viele gute neue Kritikpunkte an diesem Konzept gebracht habt. Falls euch das jetzt irgendwie so mega motiviert hat oder so krass demotiviert hat, dass ihr gesagt habt, so okay, das ist so mega die Scheißidee, das ist so mega die Scheißthese und ihr habt halt irgendwie so Bock, was Besseres auf die Beine zu stellen. Kein Plan, organisiert euch. So hier in Leipzig hat man halt so einen Vorteil, dass man so mega viel Auswahl hat, was verschiedene Politgruppen irgendwie angeht. Vorne haben wir auch noch so ein bisschen Zeug mitgebracht von unserer Gruppe und wir wollen auch noch auf den Technik-Kongress vom ganzen Bündnis aufmerksam machen. Der ist in Hamburg, wer hat das Datum? 24., 25. und 26. November. Das heißt, ihr könnt euch jetzt quasi noch alle Dienstage im November volle Kanne diese Veranstaltung geben und dann abschließend auf den Technik-Kongress fahren. Ja, und da uns kommen nächste Woche auch noch viele Leute zu uns sehr freuen, weil es war ja nicht das einzige Konzept, was wir besprochen haben. Genau, sehr, sehr cool.